viel geplant, viel gesponnen, viel gemacht. Doch jetzt sind wir nicht da, wer hätte das gedacht? Viel geredet, viel geplant, viel gesponnen, viel gemacht. Doch jetzt sind wir nicht da, wer hätte das gedacht? Werden zum Werwolf, Werwolf! Werden zum Werwolf, Werwolf! Werden zum Werwolf, Werwolf! Werden zum Werwolf, Werwolf! Stehen beisammen, wir singen, lachen, sind frivol. Denn die Parole ist ganz einfach, sie heißt, kauft euch Alkohol. Das Rudel steht beisammen, wir singen, lachen, sind frivol. Denn die Parole ist ganz einfach, sie heißt, kauft euch Alkohol. Werden zum Werwolf, Werwolf! Werden zum Werwolf, Werwolf! Werden zum Werwolf, Werwolf! Werden zum Werwolf, Werwolf! Und niemals wie jetzt anders gemacht. Mit Liebesgas, Mann und Konsorten, lasst uns heute bloß in Ruhe. Feiern wir die ganze Nacht. Und niemals wie jetzt anders gemacht. Mit Liebesgas, Mann und Konsorten, lasst uns heute bloß in Ruhe. Werden zum Werwolf, Werwolf!